Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, das Wochenende ist vorbei. Wir sind wieder da, wie sich das gehört. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich will euch erzählen, was wir diese Woche themenmäßig vorhaben. Morgen Nacht heißt unser Thema Sex in der Schule. Sex in der Schule. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Frankreich, Geschichten aus dem Nachbarland. Heute in der Nacht von Montag auf Dienstag freies Talkradio, offenes Talkradio für alle eure Themen, über die ihr euch mit mir gerne unterhalten wollt. 0130 29 11, die Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 11 51 22. Jens, 27, der erste Mitmacher heute Nacht. Hallo. Ja, hallo. Hallo Jens. Ja, du hast ja angerufen. Ja, ich habe angerufen. Warum? Und zwar, ich will nicht sagen, dass ich staatlich anerkannter Drogentester bin, aber ich kriege immer Drogen zu mir hingebracht zum Testen. Also von verschiedenen Leuten. Von welchen Leuten? Ja, also ich habe einen etwas größeren Bekanntenkreis. Ja. Und naja, da kriege ich auf jeden Fall Drogen, alle Art von Drogen, außer Heroin, kriege ich eben hier hingebracht zum Testen. Und ich muss schriftliche Testurteile über die Wirkung und Nebenwirkungen von den Drogen. Also quasi bist du ein Privattestinstitut. Ja, so gesehen schon. Ja, es sind alles Bekannte oder Freunde, die zu dir kommen. Ja, also es sind auch gelegentlich mal Leute dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Und dann natürlich auch ein bisschen skeptisch bin, ist klar. Und du giltst als Fachmann in Sachen Drogen. Ja. Und gibst dann deinen Kommentar ab. Ja, genau. Du bist skeptisch, sagst du gerade. Inwiefern? Ja, also ist natürlich klar, teilweise laufen ja Leute auf mit einem 600er Mercedes, langen Lohnmantel an und, ne? Mhm. Und naja, man sieht auch auf jeden Fall schon, dass Waffen unter der Weste sind, ne? Und wenn die ja dann reinkommen, ist so eine Sache. Also man ist da ja schon, wie gesagt, man ist skeptisch, ne? Also du hast Angst, dass das Leute sind, die wiederum Angst haben, dass du ihnen das Geschäft irgendwie kaputt machen könntest? Nee, also ja, okay, es könnte auch mal sein, dass ich irgendwie sage, hier so und so, das Zeug vom letzten Mal so und so, ich sag jetzt mal Ecstasy zum Beispiel, die... das war nix und... Ja, genau. Ja, so meine ich, ja. Irgendwelche Diamanten oder so, die kamen nicht so richtig, das ist ein schlechtes Geschäft. Der Typ hat davon jetzt aber noch 10, 15.000 Stück rumliegen. Ich verstehe. Und, ja. Hör Jens, das ist ja nun eine sehr billige Methode, an Drogen zu kommen, ne? Ich gehe davon aus... Das ist eine sehr günstige, also ich kann im Endeffekt die Drogen, die mir alle hier gelassen werden, kann ich alleine nicht konsumieren. Mhm. Also es ist zu viel. Ich kann hier also regelmäßig riesengroße Partys schmeißen. Und du kriegst die alle umsonst? Definitiv? Ich krieg die alle umsonst, ja. Jetzt, wie kommt man denn in den Ruf, so etwas wirklich auch fachkundig testen zu können? Ja, okay. Ich bin jetzt also, sag ich mal, schon relativ lange dabei. So auch mit Drogen, wie wir irgendwann mal mit Hasch angefangen. Ist ja nun auch bekannt als Einstiegsdroge, und dann kam immer so, also ich konnte immer am besten urteilen von allen Leuten über irgendwelche Sachen, wie das kam und hier und da. Warum kannst du das urteilen? Wie kannst du das? Wie kann ich das urteilen? Ja, ich kann das irgendwie ausdrücken. Ich kann es nicht nur so ausdrücken, sondern auch schriftlich zu Papier bringen, dass zum Beispiel, also die Wirkung jetzt zum Beispiel von, ich sag mal, extrem stark Marihuana oder so, kann ich, also den Turn und alle Phasen und so kann ich zu Papier bringen. Okay, aber du kannst, ich gehe mal davon aus, dass du kein Chemiker bist. Stimmt das? Nee, also ich sag mal so, ich habe ein sehr gutes Chemiegrundwissen. Ich kann mir auch selber, wenn ich möchte, jetzt kann ich mir selber Drogen herstellen. Die Zutaten kann man ja nun überall kaufen. Wie kannst du analysieren, was in einer bestimmten Ecstasy-Pille drin ist? Ja, okay, die kann ich weggeben zum Analysieren. Ich kenne also ein Privatlabor. Wenn ich eine Analyse machen will, also wenn wirklich, also wenn gesagt wird, es ist eine größere Menge, wir brauchen eine genaue Analyse davon, was da drin ist, ne? Und das kommt dann auch öfters vor, dass du das machst? Ja, klar. Ja. Wie ist es bei Koks? Also bei Koks ist es so, dass ich, also okay, das lasse ich auch analysieren, aber in den meisten Fällen brauche ich es nicht analysieren zu lassen, weil ich sofort sehe, sofort rieche und auch sofort schmecke, was es im Endeffekt ist. Mhm. Ich sag mal so, Koks gibt es zurzeit eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt, sage ich einfach mal so. Gibt es nicht mehr? Nee, also es gibt es überall noch zu kaufen, es wird Kokain genannt, aber es ist der Wirkstoff vom Kokain, wenn da zwischen 10% und 25% drin sind, wirklich, dann ist es also schon sehr hoch. Und was ist der Rest? Tja, der Rest ist ja Milcheiweiß oder Traubenzucker oder vielleicht auch ein bisschen Ascorbinsäure. Ist ja auch sehr schön, Vitamin C, gibt mir auch keine Erkältung von, ne? Wenn man Glück hat, ist es sowas, ne? Ja, okay, wenn man Pech hat, ist Glasstaub zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Reißt ja auch sehr die Nase dann auf. Ne? Wie hat sich denn bei dir dieses Wissen entwickelt? Ja, okay, damals war man noch, sag ich mal, mehr oder weniger unvernünftig, ne, hat das alles mal so zum Ausprobieren gemacht, ne, und dann irgendwann ist von diesem, in Anführungsstrichen, Hobby, ne, ist dann einfach mal, ich will nicht sagen Beruf geworden, ne, ich habe also so auch noch einen festen Beruf, nur, es ist mehr oder weniger, also ich bin immer die Anlaufstelle, ne. Also das heißt, dass du sehr viel früher konsumiert hast? Ja. Alle möglichen Drogen? Und dir deshalb und dadurch ein Urteil gut erlauben kannst, was die Wirkung angeht, ziehst aber dann irgendwelche Fachleute auch noch hinzu, also in puncto Ecstasy zum Beispiel. Ja, klar. Müssen die Leute denn darüber hinaus, dass sie dir Proben geben, das auch noch bezahlen? Verdienst du doch was dran? Also normalerweise nicht. Normalerweise wird dann immer, sag ich mal, mir wird eine Ecstasy zum Testen gebracht und dann dafür, dass sie die zum Testen bringen, so und so, hier hast du erstmal Zähne oder so, ne? Die kannst du dann verkaufen oder kannst du selber konsumieren, je nachdem wie ihr willst. Ne? Ist dann auch ein Wert und teilweise sind wirklich Leute dabei, wenn es wirklich um größere Mengen geht und wirklich um eine genaue Analyse, dass dann schon mal doch ganz gute Beträge. Bewegst du dich ja da in einer illegalen Zone, ist dir klar, ne? Ja, klar, das ist eine illegale Zone. Du bist teilweise Dealer, teilweise. Ja, ja. Bist teilweise vielleicht dafür verantwortlich sogar, dass Leute noch näher in diese Ecke reinkommen, ne? Indem du sagst, ja, das ist sauber. Sauber heißt ja auch noch nicht, dass es gut ist. Ja, das ist richtig. Macht dir das Gewissenskonflikte bisweilen? Nö, es macht mir keine Gewissen. Also Gewissenskonflikte würde mir zum Beispiel machen, wenn ich jetzt sage, ich probiere jetzt Kokain aus und das Zeug ist so schlecht ausgewaschen oder es ist noch zu viel Kerosin drin, es wird ja mit allen möglichen Sachen ausgewaschen. Und zum Beispiel das Zeug ist so scharf, dass es also nicht mehr ziehbar ist, sag ich mal, und dass also Vergiftungsgefahr besteht, ist es natürlich der Vorteil, dass ich es auch wirklich erkenne. Ne? Also dein Standpunkt ist, wenn es rein und sauber ist, dann hast du keine Bedenken. Nee. Ja? Finde ich nicht so ganz in Ordnung, weil ich finde es nicht in Ordnung. Ja, weil, weil du natürlich dadurch dieses ganze System weiter anheizt und unterstützt. Ja, klar. Ne? Ist klar. Ja. Aber du tust es. Wie lange tust du es schon? Das mit schriftlich testen, so ungefähr so seit, ja, gut 2 Jahren, würde ich sagen. Du schreibst das richtig dann auf? Ich schreibe das richtig auf. Da kommen also teilweise, wie ich berichte, von 3 bis 4 DIN A4. Hast du nicht Angst, dass man dich deshalb auch eher irgendwann mal belangen kann? Also wenn meine Berichte mal gefunden werden würden, also ich meine, ich unterschreibe die nicht mit meinem Namen oder so. Ne? Achso, die sind einfach so aufgeschrieben. Ja, okay, ne? Das ist einfach nur so hingeschrieben, ja. Testbericht, ob die Großhändler das jetzt ausprobieren wollen, also ob sie lesen wollen oder nicht. Was machst du sonst noch so, außer testen? Ja, okay, von mir wird natürlich auch verlangt, dass ich auch eine sportliche Fitness mitbringe. Weil es ist jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel mich jeden Tag jetzt nur unter Kokain halten würde, dann könnte ich irgendwann kein Kokain mehr testen. Ja? Also von mir wird auch zwischendurch eine sportliche Fitness verlangt, dass man wirklich die Wirkungsweise am gesunden Körper. Also ich darf mich nicht vergiften mit dem Zeug. Dennoch hast du, vermute ich mal, einen großen Konsum, kreuz und quer. Kreuz und quer schon, aber groß ist der Konsum nicht. Also ich halte mich da immer sehr bedeckt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in der Woche 10 verschiedene Drogen. Wie viele Leute kommen denn pro Woche zu dir? Das muss ich mir immer schon selber so legen. Ich mache das auch schon mittlerweile fast mit Terminkalender und so. Also pro Woche 4 Leute ungefähr. Also jeden zweiten Tag kann man sagen. Du bist im Moment auch ganz fit und clean, während wir reden. Nein. Nein. Was hast du genommen? Nein, ich habe LSD genommen, Pappe. Und dann kann man jetzt so reden miteinander. Ja, okay. So wundert mich eigentlich selber. Ja, es klingt nach ziemlich eben klar. Ich kriegte erst gar keinen Ton raus oder so, aber okay, das ist jetzt, naja. Wir haben alles verstanden. Ja. Danke für deinen Anruf, Jens. Ja, okay, Domian. Tschüss. Ja, tschüssi. Christian, 25. Ja, hi. Hi, Domian. Hi. Ja, mein Thema ist Vergewaltigung. Dein Thema ist Vergewaltigung? Ja, genau. Warum? Weil ich ein Betroffener bin. Ich bin von einem anderen Mann vergewaltigt worden, vor ungefähr 1,5 Jahren. Aha. Erzählst du mal den Hergang? Ja, kann ich machen. Also ich bin selbst auch schwul und habe so längere Zeit in so einer Telefon-Gayline rumgesäppt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So. Ja, die nachts immer so gepusht werden im Fernsehen. Ja, genau, ne? Solche Dinger, wo man dann anruft und man unterhält sich da mit anderen zeitversetzt und kann dann da auch Nummern austauschen und dann privat weiter telefonieren. Aber du hast da privat angerufen? Ich habe dann mit einem in dieser Line die Nummern getauscht und wir haben uns dann privat angerufen. Und haben uns unterhalten und haben uns verabredet für ein Treffen. Und bei ihm war das so, er war aus einer anderen Stadt, aus Frankfurt. Und wir haben uns in meiner Stadt verabredet. Und ja, dann ist er zu mir in die Stadt gekommen. Wir haben uns draußen an so einem Ort getroffen, den man als, wenn man nicht aus der Stadt kommt, den auch finden kann, und sind dann halt in eine Kneipe gegangen und haben uns unterhalten. Und er war so ganz lieb und nett und sympathisch und hat mir auch so äußerlich ganz gut gefallen. Wollte aber erst nicht so, dass es dann darauf hinausläuft, dass er mit zu mir kommt und dass dann halt irgendwas passiert. Aber er erzählte mir dann schon, dass er ja für den nächsten Tag Urlaub genommen hätte und dass er sich schon drauf eingerichtet hätte, so ungefähr. Ja, und dann habe ich ihn halt mit nach Hause genommen und da ist es dann passiert. Also wie ist das passiert? Ja, er hat mich oral befriedigt, will ich mal sagen. Und dann wollte er natürlich auch noch befriedigt werden. Und dann wollte ich das ebenso oral machen, aber er meinte, nein, er hätte gerne Analverkehr. Und dann habe ich das abgelehnt, das wollte ich nicht. Und ja, dann hat er schon gesagt, ja, wenn ich das nicht wollte, dann würde es mir schlecht gehen. Hat mir also schon gleich gedroht, und da er halt auch etwas größer war und stärker als ich, weil ich bin recht mächtig und klein, will ich mal sagen, habe ich dann, ich habe gemerkt, ich kann mich nicht wehren und habe gedacht, vielleicht wird es nicht so schlimm. Also er hat dich zum Analverkehr gezwungen. Richtig. Ne? Unter Androhung von Gewalt. Er hat auch Gewalt angewendet. Hast du dich denn, er hat auch angewendet? Ja, er hat, also es war ziemlich schlimm, also er hat mich dabei gewürgt, er hat mir dabei ins Gesicht geschlagen. Hast du dich gewehrt? Ich konnte mich nicht wehren, weil mir alles wehgetan hat. Hast du dich anfänglich gewehrt, am Anfang? Also es war so, er hat seinen Schwanz, Gott sei Dank, mit Kondom so schnell reingestoßen, dass also unwahrscheinliche Schmerzen da waren. Und dass ich eigentlich auch mehr oder weniger nur geschrien habe und irgendwie versucht habe, ruhig zu bleiben. Ja. Aber als Reaktion auf das Schreien, ist dieses Würgen zum Beispiel zu erklären? Ja, ich weiß nicht. Also, weiß ich nicht mehr genau. Was meinst du, warum hat er dich dann zusätzlich dann auch noch gewürgt? Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat ihn das geil gemacht oder so. Also ich habe mich nicht großartig gewehrt. Ich habe nur gehofft, dass es möglichst bald vorbeigeht und dass er seinen Abgang bekommt. Wie lange dauerte das Martyrium? 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Und dann? Ja, und dann hat er mich hinterher noch psychisch erniedrigt, indem er gesagt hätte, ich wäre eine absolute Schlaftablette im Bett und wie ich auch aussehen würde. Also ich hatte in meiner Jugend eine ziemliche Akne und habe halt auch Aknenarben, und er hat gemeint, das wäre die reinste Kraterlandschaft und ich würde das so keinen abbekommen und ich wäre so dünn, man könnte auf meinen Rippen Klavier spielen und lauter solche netten Dinge. Zusätzlich noch richtig fertig gemacht. Ja, und ist dann abgehauen? Also er hatte sich dann neben mich gelegt und machte so Anstalten, als wollte er jetzt einschlafen. Das war noch die allergrößte Frechheit. Das auch noch. Und ich habe ihm dann halt gesagt, dass ich das eigentlich nicht möchte, und ich habe ihn wirklich auch angefleht, dass er gehen soll. Und er hat das dann auch getan. Und er hat sich angezogen, ist raus und weg war er. Und das war's dann? Das war's dann. Hast du Anzeige erstattet? Nein. Also ich habe seine Telefonnummer, die ich noch hatte, die habe ich weggeworfen. Und habe habe natürlich da sehr, sehr lange dran zu knabbern gehabt und es fällt mir immer noch sehr, sehr schwer, darüber zu reden. Ja. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass ich ein Idiot bin. Ja, warum habe ich diese blöde Telefonnummer weggeschmissen? Ja, man hätte ihn kriegen können. Ja. Aber ich weiß jetzt nur noch seinen Vornamen und die Stadt, in der er wohnt und was er von Beruf macht. Das war's. Ja. Im Nachhinein denkst du manchmal auch, dass du dich vielleicht hättest doch mehr wehren sollen? Ich hatte so eine Angst. Also ich hatte Angst, dass er mich dann, was weiß ich, noch mehr schlägt oder also ich hatte wirklich Angst um mein Leben, ja. Ich hatte wirklich auch gewürgt und ich habe nur gehofft, dass irgendwas passiert, dass er damit aufhört. Waffen oder so hatte er nicht dabei? Bitte? Waffen hatte er keine, sichtbar für dich dabei? Nee, also mit Waffen hat er mich nicht bedroht. Es war einfach die Angst vor seiner körperlichen Überlegenheit. Ja, also er war, also gut, er war also auch sehr viel größer als ich. Also war bestimmt 1,90 und bin halt nur auch 1,70, also das ist schon Unterschied, ne? Hat das auch sehr kräftig aus. Mhm. Ja. Nun ist es schon eine ganze Weile her. Ja. Kannst du sagen, ob das für dich eine sexuelle Irritation ausgelöst hat? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe vor knapp einem halben Jahr meinen Freund kennengelernt und den ich halt sehr, sehr liebe und ich habe ihm das so ziemlich am Anfang erzählt. Und das Blöde ist ja, dass ich da vorher sehr, sehr drauf gestanden habe, auf diese Art von Sex. Ja. Auf welche Art von Sex? Ja, also auf diesen passiven Part. Und wir haben das dann auch anfänglich ausprobiert und es war schrecklich. Ja, also ich hatte dann halt ähnliche Schmerzen und habe auch wieder diesen Typen vor mir gesehen. Ist es bei dir auch so, Christian, was viele vergewaltigte Frauen so empfinden anfänglich, dass sie das Gefühl haben, dass sie auch noch selbst schuld sind an allem? War das bei dir auch so? Oder ist es bei dir so? Ja, also ich hatte dann schon das Gefühl, dass ich hätte ihn nicht mitnehmen dürfen. Ich hätte irgendwie schon in dem Gespräch in der Kneipe irgendwie rausfinden müssen, dass es ein Idiot ist oder ein Arschloch ist. Ja, also das habe ich halt nicht auf die Reihe bekommen. Und ich habe mir auch Vorwürfe gemacht, dass ich ihn mitgenommen habe. Ja. Lieber Christian, du hast jetzt einen Freund. Ja. Das ist ja schon mal sehr schön und sehr toll. Und ist das so, dass er dir auch hilft, diese schrecklichen Erinnerungen wegzukommen? Auf jeden Fall. Und es ist ja nun auch so weit, dass es auch jetzt wieder klappt. Schon mit ein paar Kniffen und so, dass es schon manchmal kneift und wehtut. Aber was ich halt damit auch bewirken will, dass ich hier anrufe, dass also die Leute, die das hören, die Menschen, ja, also es ist ja immer wieder so, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird und gesagt wird, ja, das gibt's nicht, vergewaltigte Männer und so. Also ich kenne zum Beispiel jetzt aus unserer kleinen Szene noch einen, dem das passiert ist, in ähnlicher Form. Und ich möchte da, ich will die Leute eigentlich halt so ein bisschen mit der Nase draufstupfen, dass es das auch gibt. Na klar, ja. Ich hatte es in dieser Sendung auch schon einige Male, also dass mir das jemand erzählt hat. Christian, alles Gute. Ja. Alles Gute. Ich danke Tschüss. Dir. Tolle Sendung übrigens. Danke. Tschüss. Ciao. Thorsten, 23. Hallo Thorsten. Hallo Domian. Hi. Ich rufe an, weil ich ein Mädchen also unwahrscheinlich interessant finde, was ich so vom Sehen her kenne. Also vom Wochenende. Also wenn man Wochenende rausgeht oder so, aber irgendwie, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Wie lange kennst du sie denn schon? Oder wann hast du sie zum ersten Mal wahrgenommen? Also Ende des Frühjahrs, Anfang des Sommers ungefähr. Letzten Jahres. Und seitdem beäugst du die quasi? Ja. Und du siehst sie immer am Wochenende irgendwie, wenn du ausgehst? Mhm. In Diskotheken, Kneipen oder wo? In einer Diskothek. In einer Diskothek siehst du sie seit fast einem Jahr? Ja. Und findest sie ganz toll? Mhm. Und ihr habt euch noch nie unterhalten? Nee. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht unbedingt der da hingeht und sagt irgendwie Hallo oder... Flirtet ihr miteinander? Was? Flirtet ihr miteinander? Nee, weil ich bin nicht unbedingt derjenige, der auf eine Frau zugeht. Nee, ich meine jetzt nur so rein optisch. Also guckt ihr euch ab und an mal an. Kontakt war mal da. Das heißt, du hast den Eindruck, dass sie dich sehr wohl auch schon wahrgenommen hat? Oder nicht so? Ja, es war mal Augenkontakt, aber nicht irgendwie ständig oder jedes Mal oder so, aber es war schon mal irgendwie Augenkontakt da, ja, würde ich sagen. So, und nun stehst du da und bist ganz scharf auf sie und weißt nicht, was du tun sollst. Ja. Ja, was kann man da machen? Was kann man da machen? Was meinst du? Ja, weiß ich nicht. Junge, es gibt so ein schönes altes Lied von Nina Hagen. Nina Hagen kennst du? Mhm. Wenn du scharf bist, musst du rangehen, heißt das Lied. Und das ist ein ziemlich guter Tipp, finde ich. Mhm. Und du bist ja scharf. Die Gefahr besteht natürlich, dass die dich völlig uninteressant findet. Deswegen ist Phase 1, Strategie Phase 1, Augenkontakt, intensiver Augenkontakt, sich in die Nähe der Frau begeben, ab und zu hingucken, vielleicht mal freundlich rüberlächeln, damit das schon mal funkt in irgendeiner Weise, hoffentlich funkt. Mhm. Wenn das passiert ist, wenn sie auch ab und zu zurückguckt oder wenn sie gar lächelt, zurücklächelt, nächste Strategiephase, allen Mut zusammenfassen, den man besitzt und die Frau ansprechen. Zu einem Bier einladen, irgendwas machen. Mhm. Es kann ja nicht noch ein Jahr weitergehen. Ja, ist schon klar. Ist sie denn immer alleine da oder in der Clique? Sie ist mit zwei Freundinnen da. Also es ist kein Mann bei ihr, offensichtlich hat sie keinen Freund. Mhm. Und da muss es doch möglich sein, dann halt auch mal ein bisschen so zumindest optisch erstmal in Kontakt zu treten. Mhm. Thorsten, das musst du so machen. Ja, ich versuch's. nur so gibt's eine Lösung. Ja, nee, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll dann in dem ersten Moment oder so. Guck erst mal ein bisschen. Ja. Ne? Und dann, wenn das geklappt hat, sag irgendwas. Ich sag immer, es ist völlig scheißegal, was man sagt. Hauptsache, man hat die erste Hemmschwelle überwunden. Und wenn es noch so dämlich klingt, Hauptsache, man ist irgendwie in Kontakt gekommen. Oder gib ihr wirklich ein Bier aus. Ne? Mhm. Damit du nicht immer frustriert am Wochenende nach Hause gehen musst. Das wollen wir doch. Ich bin letztes Wochenende auch so. Ach, sprichst du mal? Und habe ich mir gedacht, ne? Ja. Ja, was war irgendwo? Nee, habe ich mir gedacht, ne? Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein bisschen Angst, irgendwie so einen Korb zu kriegen, ja, oder so. Das steckt, glaube ich, auch noch. Aber das musst du aushalten. Das ist so. Das muss man auch lernen, auszuhalten. Aha. Lieber Thorsten, toi, toi, toi. Mhm. Tschüss. Tschüss. Peter, 20. Ja, hallo, grüß dich. Hallo. Entschuldigung. Leg ja, los. Bist du wieder gesund, ja? Ja, es geht so, ja. Wunderbar. Ja, mein Thema, ich möchte mal an die letzte Woche anknüpfen. Da ging es um schrullige Angewohnheiten. Mhm. Ne? Letzten Dienstag. Ja, letzten Dienstag, du bist genau. Ein Stammzuschauer oder Zuhörer. Ja, obwohl ich immer morgens um 6 aufstehe. Oh, aber ja. Um 6 Uhr? Ja. Was machst du? Ja, ich bin Elektriker. Ich habe Elektriker gelernt. Mhm. Und mein Zivildienst ist jetzt vorbei. Ja. Und jetzt habe ich wieder angefangen zu schaffen. Naja, dann muss ich halt um 7 anfangen und naja, muss ich halt um 6 aufstehen. Also, wenn du diese Sendung siehst oder hörst, dann ist das 3, 4, 5, 6, 4 Stunden nur. Naja, ich schaue sie nicht immer. Also, okay. Also okay. Mein Thema ist ja eine schrullige Angewohnheit. Ich finde sie eigentlich ganz lustig, wenn ich irgendwo ein Elektrokabel sehe, ob das jetzt von der HiFi-Anlage die Lautsprecherkabel sind oder sonst irgendwelche Leitungen vom Computer oder was halt so irgendwas, ne? Mhm. Und wenn das vom Kabelknäuel ist oder so durcheinander, da kann ich nicht hingucken. Ich denke dann immer, man, das könnte man doch wunderbar schön gerade verlegen, ein Kabelbinder drumherum und ja, also ich finde das total lustig, ja. Also das ist dir quasi körperlich unangenehm, da hinzugucken? Ja, ich finde es halt einfach, mein Chef hat immer gesagt, das ist unästhetisch, ja, das sieht einfach nichts aus, ja. Ja. Ich habe es vielleicht auch so von meinem, da wo ich gelernt habe, ja, bei dem halt auch im Schaltschrank und so, da musste das immer alles gerade sein. Ganz akkurat. Ja, ich meine, es hat ja auch schon so einen Sinn, wenn man mal irgendwas suchen muss, dann findet man das gleich wieder. Auch jetzt bei mir, jetzt, wo mein Fernseher steht und der Receiver oder die Anlage und alles, ja. Da ist alles hinten wunderbar in einem Strang schön zusammengebunden. Du bekämst das kalte Grausen, wenn du wenn du hinter meine Anlage gucken würdest. Ja. Da sieht es wahnsinnig aus. Da ist ein Kuddelmuddel von Kabeln und Strängen. Nein, das ist sowas grausam für mich, ja. Also, warum gefällt dir das nicht? Was? So, ich kann dir das nicht sagen, ja. Ich habe letzte Woche, da wie das Thema war, habe ich da mal drüber nachgedacht. Das und irgendwas in dir sagt dann, Peter, du musst da hingehen und sofort alles richten, alles schön in Ordnung. Ja, würde ich schon gern machen, aber wahrscheinlich jetzt bei irgendeinem Kumpel bin oder so, da kannst du natürlich nicht hingehen und sagen, hier. Also, ist aber auch eine ganz gute Voraussetzung, denke ich mal, für deinen Beruf, ne? Ja, ja, natürlich, klar. Also, der Elektriker, der keinen Knäuel, keinen Kabelknäuel sehen kann, ist eigentlich ganz günstig. Ja, ja, klar, logisch. Also, ich meine, mir macht's auch nichts aus, mal so ein Kabelknäuel zu entwursteln, sag ich das mal. Ja, also, viele sagen dann Unliebzeit und dann schneiden sie ein Stück raus oder so, ja, und das ist eigentlich auch kein Problem für mich, aber also ein Kumpel von mir, der ist Radio-Fernsehtechniker und der hat in seinem Zimmer raus so seine Anlage stehen und dann hat er das auch so fein säuberlich da hingemacht mit diesen Kabelschellen und so. Da hab ich gemeint, ey, das kannst du doch nicht so lassen, also das geht doch nicht, ja. Also das sah wirklich grausam aus, so wie er das gedacht hat, ja. Da hab ich gemeint, gut, das ist ja sein Ding. Oder da habe ich bei mir die SAT-Anlage installiert, ja, mit einem Kumpel. Und dann geht er her, und da quer über die Balken das Kabel und ich so, hey, das machst du wieder ab, das geht so nicht, ja. Ich weiß, irgendwie habe ich so, das muss alles wirklich picobello sein. Wenn ja. wenn man dich in ein Zimmer einsperren würde, wo so ein Kabelsalat hinter einer HiFi-Anlage hängt und man, nehmen wir mal an, dieser Kabelsalat müsste da bleiben. Du dürftest da nicht rangehen. Wie würdest du dich da fühlen nach einer Stunde? Ja, ich glaube, da würde ich dann irgendwas da vorstellen, dass ich das sehe. Weil wirklich, also, auch bei mir, da, wo mein Computer steht und alles, da habe ich mittlerweile so hinten so eine Pappe davor gestellt, was ich nicht mehr sehen muss, weil irgendwann ist auf die Grenze, ja, also da kommt halt mal das und ist das. Ist klar, ja. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ein ganz ordentlicher und sogleich schrulliger Elektriker, der Peter. Ja, ja, so in der Richtung. Obwohl, in meinem Zimmer sieht böse aus, ja. Also, ja. So, dass hier alles jetzt picobello ist, das nicht, also man schafft. Das bezieht sich eben nur auf die Kabel. Ja, ja. Lieber Peter. Ja. Ich wünsche dir, dass du noch intensiv schläfst und trotzdem fit bist. Ja, mache ich. Da muss ich halt morgen mal nicht schauen. Naja. Okay. Bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss. Markus, 21. Ja, hallo Domian. Hallo. Also ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich jetzt eine Freundin, die ist lesbisch. Und die habe ich auch schon seit mehreren Jahren. Und jetzt, also die hat eine Freundin vor 3 Jahren kennengelernt und die sind jetzt auch schon fest zusammen seit 3 Jahren. Bloß ich habe ein Problem. Und zwar am Freitag bin ich bei uns in der Nähe an so eine Kneipe gegangen und da habe ich deren Freundin mit einer anderen rummachen sehen. Also welche Freundin von welcher Freundin? Also das ist also auch meine beste Freundin, die ich schon seit mehreren Jahren kenne und die hat vor 3 Jahren ihre große Liebe kennengelernt. Ja, und du hast diese große Liebe mit einer anderen Frau gesehen? Ganz genau, so sieht das aus. Und stehst jetzt in dem Konflikt, es deiner besten Freundin zu sagen oder richtig, nicht? Genau. Und ich habe also, da das ihre große Liebe ist, die auch dafür so ziemlich alles aufgegeben hat damals, also die hat, also ihre Eltern haben sie deswegen vom Prinzip herausgeschmissen, kann man so sagen, weil sie das einfach nicht gerafft gekriegt haben, dass sie lesbisch ist. Und also ich habe jetzt das Problem, wie gesagt, ich stehe in dem Konflikt, sage ich sie oder sage ich sie nicht, weil Markus, man steht dann vor dem Nichts. Ist das deine... Also würdest du diese Freundschaft sehr hoch bewerten? Ja, super hoch. Das sehr wichtig. Deine allerbeste Freundin? Meine allerbeste Freundin. Ich hatte noch nie eine bessere und ich werde da wahrscheinlich nie eine bessere in meinem Leben haben. Dann finde ich, also meinem Anspruch würde dieses entsprechen, dass man das sagen muss. Ja. Also wenn meine allerbeste Freundin und mein allerbester Freund in einer solchen, also wenn ich das auf mein Leben beziehe, was du gerade geschildert hast, wäre das für mich selbstverständlich, dieses zu sagen. Ja, ja, also ich... Und ich umgekehrt würde, im Übrigen würde ich das umgekehrt auch von meiner besten Freundin erwarten, dass wenn sie eine solche Beobachtung machen würde, was mein Leben angeht, dass sie mir das auch sagen muss, weil das wichtig ist für das Leben, auch wenn es anfänglich so, noch so schmerzhaft ist. Ja, das ist klar, bloß ich denke mal ganz einfach, dass sie dann vor dem Licht steht. Sie hat alles aufgegeben, die Wohnung gehört auch der anderen, also ihrer Freundin. Die hat damals auch den Mietvertrag unterschrieben und ja, oh Mann, ey, die steht vor dem Nichts. Die steht dann ganz einfach vor dem Nichts. Aber steht sie vielleicht so rein theoretisch oder steht sie vielleicht so eigentlich auch schon? Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ja, genau. Dass es irgendwie auffliegt. Und wie gesagt, ich finde, dass man das auch verlangen kann in einer solchen sehr engen, intensiven Freundschaft. Ja, also du kannst ihr beistehen, dafür bist du ja nur auch ihr bester Freund und Ja, ja, klar. Also du meinst sagen und dann versuchen, Möglichkeiten zu finden, um ihr da rauszuhelfen. Ja, na klar, ja. Ich glaube, dass dein Gewissen wahrscheinlich auch immer mehr sich melden würde, wenn du es nicht sagst, ne? Ja. Außerdem erzählt sie dir dann irgendwas von ihrer Freundin und ich weiß, dass ja, es genau anders ja, ist. Richtig, ja. Genau, stimmt. Also sagen und dann durch. Würde ich so sehen, ja. Ja, da muss man halt die Karten auf den Tisch legen. Ja, viel Glück. Ja gut, ich danke dir. Tschüss, Markus. Ciao. Gute Besserung. Ciao. 1:30 Uhr. Und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Ernsthaft Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1 Live, mein Ohr klemmt hier, zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Und heute Nacht haben wir ein offenes Thema, ein freies Thema. Das heißt ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. 0130 29 11 oder ihr faxt uns unter 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, ich sag's nochmal, sage ich immer wieder, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Und ihr müsst natürlich auch ein paar Stichworte zu eurem Thema draufschreiben. Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich den Sascha. Hallo. 23, ne? Was? Ja, genau. Ja, dein Thema. Ich habe ein großes Problem. Ich habe heute erfahren, dass ich Leukämie habe und ich habe mit vielen Freunden schon geredet heute. Und ich werde irgendwie nicht mit fertig. Irgendwie hänge ich jetzt zu Hause hier irgendwie rum. Freunde sind jetzt irgendwie gerade weggegangen und so. Und ich weiß nicht, was ich mehr machen soll. Mhm. Ich habe schon ein bisschen was getrunken, um das irgendwie wegzustecken, irgendwie heute. Irgendwie. Aber es klappt irgendwie nicht. Wie ist der Tag denn heute verlaufen, Sascha? Also ziemlich schrecklich. Also ich war heute Morgen beim Arzt und sagte, komm mal nachher wieder nach der Sprechstunde. Und der hat mir das dann ganz ruhig erklärt und so, wie es ist. Und es ist also schon fortgeschritten. Und ich muss jetzt auch in den nächsten Tagen ins Krankenhaus und ja. Welche Anzeichen oder Symptome hattest du denn in der letzten Zeit? Also ich war müde und war auch bleich, also sehr weiß geworden und bin auch immer zusammengeklappt und hatte Atemnot und war immer schwindelig und zu hoch, mal zu niedrig, also immer total komisch gewesen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, naja, wäre ganz normal, vielleicht vom Wetter her oder so. Ja, und auf einmal kam das irgendwie total erschreckend heute. Und was hat man jetzt alles mit dir schon angestellt für Untersuchungen, um dieses so definitiv zu diagnostizieren? Ja, also sie haben also erstmal so eine Lungenfunktion gemacht und dann haben meine Lunge geröntgt und dann mit so einem Schlauch durch die Nase, dann haben sie mit so einem Schlauch durch den Mund so am Magen sowas abgenommen, so eine Schicht irgendwie mit dieses, und dann haben sie Blut abgenommen. Und heute waren dann eben die großen Ergebnisse und ja, und dann wurde eben festgestellt, dass meine weißen Blutkörperchen eben rapide zu hoch waren irgendwie. Dieser Arzt, der das heute gesagt hat, ist das dein Hausarzt? Ja, also es war ein Hausarzt und die Untersuchungen wurden auch beim Spezialisten gemacht. Sie haben zusammengearbeitet und ja, und das steht eben jetzt definitiv fest. Haben die dir denn auch erklärt, was jetzt passiert zum Beispiel und wie weit die Krankheit fortgeschritten ist? Also sie ist so im mittleren Stadium. Mhm. Ich muss jetzt also demnächst ins Krankenhaus und da werden noch weitere Untersuchungen gemacht. Und ja, ich weiß nicht, was jetzt danach kommt. Also es kann sein, dass ich eine Chemo kriege oder dass ich einen geeigneten Knochenmarkspender brauche von meiner Familie oder so, ob das was bringt. Das müssen eben dementsprechend die Untersuchung noch. Haben die Ärzte dich denn, haben die gesagt, dass es sehr ernst ist? Oder haben die dich eher beruhigt, dass sie gesagt haben, das kriegen wir so schon in den Griff noch? Oder was, oder haben die sich eher zurückgehalten? Also sie haben, ja, also es war mehr so still und mehr so zurückgehalten. Die haben gesagt, also das mittlere Stadium sieht nicht gut aus, haben sie auf jeden Fall gesagt. Und ich soll mich auf jeden Fall auf nicht aufregen und auf jeden Fall, ja, ich finde jetzt die Worte dafür einfach nicht so. Hast du denn, hast du noch Eltern? Ja, ich habe noch eine Mutter. Bist du dann danach zu der gegangen? Ja, die ist zurzeit im Urlaub, das ist gerade nicht möglich. Also ich kann sie auch nicht erreichen oder so, weil die also auf Fuerteventura ist und ich kann sie wirklich nicht erreichen, weil ich die Nummer nicht habe. Und ich, gut, ich habe gute Freunde, ich habe meine Tante, meinen Onkel, eine Oma angerufen, meinen Opa. Und also ist, aber die können natürlich auch nicht alle kommen. Und ist klar. Ist ein bisschen komisch jetzt. Und hast du heute den Tag über schon mit Leuten immer zu reden können? Ja, also ich konnte also bis vor kurzem noch mit ein paar Leuten reden, aber man sitzt ja dann doch danach irgendwie alleine zu Hause. Ist klar, ja. Und versucht das natürlich zu verarbeiten und das geht nicht. Man heult rum und geht einfach gar nicht mehr. Ich kann es schon gar nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, ne, Alkohol ist auch nicht das Beste, aber ich habe ebenfalls dazu gegriffen jetzt. Obwohl ich mir denke, das ist ziemlich scheiße. Wahrscheinlich ja. Aber sich zu beruhigen vielleicht oder so. Gibt es denn jetzt einen konkreten Zeitplan, wann du ins Krankenhaus sollst? Ja, also Mittwoch und Donnerstag. Also diese, Mittwoch und Donnerstag soll ich hin. Diese Woche? Ja. Also übermorgen dann? Ja. Schon. Sascha, das ist natürlich eine schlimme Diagnose, wenn man so etwas hört. Ich habe auch natürlich überhaupt keine Ahnung, wie schlimm das bei dir schon ist und überhaupt, wie die Chancen bestehen. Aber ich würde jetzt auch erstmal so daran gehen, dass du denken solltest, dass da kommt jetzt eine schwere Sache auf dich zu, mit unter Umständen sehr, sehr schwer wiegenden Eingriffen auch in deinen Körper. Aber man hört so viele Erfolgsmeldungen, auch gerade was Leukämie angeht, dass die Leute wieder gesund werden oder dass man die Krankheit beherrscht und in den Griff bekommt. Naja. Und ich würde das erst jetzt mal so obwohl ich weiß, wie schwierig das ist, erstmal von dieser Seite sehen. Denn wenn du eine Chance hast, dann hast du die auch nur, wenn du dran glaubst und wenn du optimistisch daran gehst. Ja, das sagt ja jeder Arzt. Ne? Wenn schwerkranke Leute zusammenbrechen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann funktioniert das auch nicht. Nee, das ist klar, ja. Natürlich immer optimistisch ran. Ja, und ich würde auch vor allen Dingen an deiner Stelle, im ersten Moment ist man, glaube ich, wie gelähmt, wenn man so etwas hört, dann auch demnächst, wenn du dann in der Klinik bist am Mittwoch, mich wirklich ganz eingehend beraten und erklären, dass die Ärzte, die das erklären, was die mit dir machen und wie die Aussichten sind und so weiter. Nee, klar. Ist schon. Wann kommt deine Mutter wieder? Nächste Woche Montag erst. Nächste Woche Montag. Also das Jahr muss man eben irgendwie durch. Ne? Einen Vater gibt es nicht? Mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Und du warst bis zu diesen Symptomen sonst immer fit und gesund? Also, ja, so einigermaßen. Man hat sich zwar mal müde gefühlt, aber man denkt sich eben nichts dabei. Ein Schlapp oder so, man denkt sich wirklich nichts dabei. Ein bisschen mal so ein bisschen weggetreten ist, aber man denkt sich nichts dabei. Man denkt wirklich, man ist kerngesund und viel rum. Manche Tage geht es einem gut, manche wieder schlecht. Und tja, man kann ja nicht wissen, dass das sowas ist. Ne? Sascha, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Ärzte oftmals so eine Diagnose auch nicht sehr sensibel erklären. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ärzte auch es manchmal noch schlimmer darstellen oder es klingt dann noch viel dramatischer, als es vielleicht ist. Vielleicht ist es ja rechtzeitig und vielleicht hast du eine ganz, ganz realistische Chance, dass du aus dieser Krankheit wieder herauskommst. Ich hoffe es. Das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Das ist super, danke. Und ich biete dir jetzt auch noch an, ich glaube, das wäre auch noch ganz gut, wenn du mit unserem Psychologen noch ein bisschen reden könntest. Oh ja, das wäre echt super. Ne? Dann hängst du jetzt nicht so ganz alleine darum. Ja. Leg mal auf und der Jürgen, so heißt er auch heute Nacht, der wird dich gleich anrufen. Okay, das ist nett, danke schön. Okay. Alles gut. Okay, danke. Tschüss, ich drücke dir die Daumen. Tschüss. Danke, ciao. Draschko, 30 Jahre. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Frasco. Mein Thema, ich bin ziemlich betroffen von dem Schicksal, das Sascha jetzt hat, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht so recht, wie ich da ja, mit meinem kleinen Problem dann irgendwie dann dastehe, aber ich erzähle dir mal, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe letzte Woche die Frau meines Lebens getroffen, nach circa anderthalb Jahren, in denen ich Single war. Es war irgendwie so wie der Blitz, der einschlägt, und das Beste, was mir wirklich passieren konnte, ist, passte alles perfekt. Wir haben zwei wirklich fantastisch tolle Tage miteinander erlebt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das ist eigentlich ziemlich lustig. Also wir haben uns kennengelernt in dem Meditationskurs im Fitnessstudio, das wurde dort angeboten. Und dort muss ich also diese Frau vor circa drei Wochen in mich verknallt haben und hat sich aber nie getraut, mich anzusprechen. Aha. Und bis ich sie mal wahrgenommen habe, und zwar war das vor der Meditation, sitzt man zusammen und ich habe sofort bemerkt, dass sie mich angeguckt hat. Mhm. Man merkt ja auch, wie jemand jemanden anguckt. Sie hat nicht meditiert, sondern sie hat dich angeguckt. Ja, ja, genau so, genau so. Und jedenfalls war das dann so, wir sind irgendwie in Kontakt gekommen und eigentlich mehr oder weniger gleich am ersten Abend, wo wir dann mal zusammen weggegangen sind, hat es sofort gefunkt und die Funken haben gesprüht und das war also wirklich, das ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Obwohl ich vorher sehr lange mit einer anderen Frau zusammen war. Obwohl auch schon 30 Jahre alt? Ja, ich bin 30. Ja, ich meine, wenn du sagst, das ist dir noch nie passiert, dann, nee, ist es schon was ganz Besonderes. Das, ne? Ist was wirklich, ja. Das ist was absolut Perfektes. Ja. Und ich habe wirklich geweint vor Glück, weil ich mir, das Glück kam mir wirklich aus den Augen hervorgequollen und ich wusste eigentlich gar nicht, wie mir geschieht. Und ja, und mein Problem ist jetzt eigentlich das, dass ich von Wolke 77 auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden bin durch ihre Eltern. Mhm. Und zwar habe ich, haben wir das Problem, dass ihre Eltern so eingestellt sind, dass sie, also ich möchte es eigentlich schon fast als ausländerfeindlich bezeichnen. Bist du Ausländer? Ja, was heißt aus? Ich bin kein Ausländer. Ich bin geboren in Zagreb in Kroatien. Mhm. Und bin aber hier aufgewachsen. Also ich bin mit drei Jahren hierher gekommen. Mhm. Ich bin schon seit Ewigkeiten Deutscher, habe die deutsche Staatsbürgerschaft und alles drum und dran. Mhm. Es war für mich in den letzten 30 Jahren, seit ich lebe und seit ich auch in Deutschland lebe, noch nie ein Problem, Ausländer zu sein. Mhm. Wobei du gar nicht Ausländer bist. Nein, man sieht es mir nicht an und bis auf meinen Namen erkennt auch kein Mensch, dass ich nicht von hier komme. Wie verhalten die Eltern sich denn? Sie haben wahnsinnige Vorurteile, sie sagen, es sind so absolute, das ist, ich weiß nicht, woher sie diese Vorurteile haben, jedenfalls ist es so, dass Was sagen Sie denn? Sie sagen zum Beispiel, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber Sie sagen zum Beispiel irgendwie, ja, Jugoslawen wären jähzornig und wenn sich die Frauen jetzt zum Beispiel dann, wenn sie sich von mir trennen würde, dann könnte ich das so nicht akzeptieren und das ist ein absolutes Schubladendenken. Mhm. Ja. Ich bin weder jähzornig noch sonst irgendwas, also das sind alles solche Dinge, die Eltern kennen mich überhaupt nicht. Ja? Ist das so stark, dass sie dem Mädel also regelrecht zusetzen und ausreden wollen? Oh ja, und zwar ist es so, die haben die so lange breit gequatscht, bis die war wirklich, sie war sich hundertprozentig sicher, was uns und was mich angeht. Mhm. Sie war wirklich absolut hin und weg, ja. Und sie haben sie so lange breit gequatscht, ich muss dazu sagen, sie wohnt noch zu Hause. Mhm. Wie alt ist sie denn? Sie ist 21 und Studentin und sie wohnt noch zu Hause, sie ist relativ stark abhängig von ihren Eltern, aber nicht nur materiell, sondern auch emotionell. Mhm. Das heißt, sie hängt sehr stark an ihren Eltern. Heißt das, dass sie durch die Eltern oder wegen der Eltern in Zweifel geraten ist, was deine Person angeht? Ja, oh ja. Wirklich? Und ich kann diese Zweifel nicht ausräumen. Wie sehen denn ihre Zweifel aus? Ja, ihre hat sie jetzt auch Sorge, dass du jähzornig wirst irgendwann? Nee, ihre Zweifel sehen eigentlich dahingehend so aus, dass sie müssen die irgendwie so dermaßen verunsichert haben. Sie hatte wohl vorher ein paar Beziehungen, die aber alle, sagen wir es mal gelinde gesagt, scheiße verlaufen sind. Mhm. Ja. Das heißt, sie hatte schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern. Setzen Sie sie auch unter Druck, nach dem Motto, wenn du mit dem weiter, dann ergreifen wir die und die Maßnahmen? Also es ist, ich habe heute ziemlich lange, wir haben 4 Stunden miteinander gesprochen. Und du und das Mädel? Hm? Du und das Mädel? Ja, ja, wir haben uns miteinander unterhalten und beziehungsweise, also sofern es halt möglich war, denn sie hat die letzten 2 Tage ziemlich... sie haben ihr wohl ziemlich zugesetzt und soweit es möglich war, also sie hat ziemlich nah am Wasser gebaut und ich habe versucht, sie zu trösten und ich habe natürlich auch versucht, ihr irgendwie dahingehend meine oder ihre Zweifel auszuräumen, was meine Person angeht. Wie sehen denn diese Zweifel aus? sie hat irgendwo Bedenken, dass ich eventuell von meiner Art her und von meiner Lebenserfahrung irgendein Bild von mir aufbaue, dass ich in irgendeiner Art und Weise ausnutzen könnte, dass ich irgendwas erreichen wollte. Dass du lügst. Ja. Dass du sie belügst. Genau. Weil sie eben diese Erfahrung mit den Männern, mit denen sie vorher zusammen war, gemacht hat. Und du meinst, in dieser Richtung haben die Eltern das auch forciert und gelenkt? Was ich nicht ganz verstehe, die Eltern haben bisher noch nie bei ihren vorhergehenden Freunden solche Schwierigkeiten gemacht. Sie sagt, dass sie kennt überhaupt nicht von ihren Eltern. War das denn, bevor das mit den Eltern da alles so in die Gänge kam, zwischen euch wirklich richtig gut? Oh ja. Wie lange ging das so richtig gut zwischen euch? Ja, du wirst lachen. Das waren nur ein paar Tage. Mhm. Ja, ist ja wurscht. Ja, ja. Aber es war wirklich, ist getroffen und explodiert und wirklich irgendwie, ich habe mir gesagt, das kann nicht wahr sein, dass das so ein Glück passiert, ja. Draschko, solche Geschichten höre ich immer wieder. Ja. Auch so im privaten Kreis. Mich macht das dann immer so böse, wenn ich mir die Person vorstelle, jetzt die Person deiner Freundin. Ja. Die ist nun keine 16. Wenn man das mit einem 16-jährigen Mädchen macht, vielleicht, die zu Hause lebt, und selbst da kann man da noch verschiedener Meinung sein, die ist 21 Jahre alt, dass die nicht Frau genug ist, um zu sagen, um die Grenzen zu ziehen auch zu ihren Eltern und zu sagen, mischt euch da verdammt nochmal nicht rein. Ja, damit habe ich auch ganz extrem zu kämpfen. Das finde ich ganz schlimm. Ich finde es auch schlimm, wenn man mit 21 noch so abhängig ist von zu Hause. Es ist ja schön, wenn man ein enges Verhältnis zu den Eltern hat und von mir aus auch da wohnt und so weiter. Aber nur auf der Basis, dass die Eltern einen vollkommen in Ruhe lassen und dass man sein Leben leben darf. Und allein, wenn die mit solchen Geschichten kommen, wie Jugoslawen sind jähzornig, dass ihr da nicht die Wut hochkocht, das verstehe ich nicht. Das würde mich also an deiner Stelle auch schon wieder absolut wütend machen. Ja, es macht mich auch tierisch. Weißt du, dass die überhaupt ansatzweise auf ihre Eltern da hört und sich verunsichern lässt auch noch von ihren Eltern, ist schon ziemlich beschissen. Und weißt du, was mein Problem ist eigentlich an dieser ganzen Situation? Ich setze mich ja diesem Problem tatsächlich auch aus. Also ich kann nichts dagegen tun. Das ist meine Schwierigkeit. Und diese Vorurteile, die kann ich nur dadurch ausräumen, dass ich mit den Eltern zum Beispiel mal in Kontakt komme, aber die blocken das ja von vornherein. Ja, das zum Beispiel wäre jetzt ihr Bier. Damit kannst du einen guten Vorschlag machen. Wenn ihr wirklich was dran gelegen ist an eurer Beziehung, dann soll sie ein Treffen arrangieren zwischen dir und den Eltern und ihr. Ein Dreiertreffen. Mhm. Wenn dieses nicht funktioniert, dann musst du über kurz oder lang sie wirklich letztendlich vor die Alternative stellen. Was ist dir nun wichtiger? Deine Liebe, sprich ich, Draschko, oder deine Eltern und deine Abhängigkeiten? Ja, wird mir wohl nicht vermuten. Ja, finde ich wirklich. Also mit 21 würde ich da keine Rücksicht drauf nehmen, von wegen Druck und Eltern und ach, ich kann nicht und das Geld und die machen dieses und jenes. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Das ist eine erwachsene Frau, die muss zu ihrem Mann stehen und wenn sie nicht zu ihrem Mann steht, ist es auch nicht wert. Und dann ist, ja. Also jetzt, entschuldige, ich das so ganz krass sagen. Nee, das ist korrekt, ja. Klar, das geht mir auch schon die ganze Zeit im Kopf rum, ja, dass ich wirklich die Alternative, sie vor die Alternative stellen muss, ja. Nur ich habe da irgendwie natürlich auch gelinde gesagt auch ziemliche Angst davor. Klar. Was sind das für Eltern? Das haben sie so einen netten Schwiegersohn in Spee und sie wollen ihn nicht. Tja. Was soll man machen? Draschko, in diesem Sinne. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Sophia, 36. Hallo Jürgen, mein Lieber. Ja, das ist eine freundliche Begrüßung, ja. Ja, ich möchte mich zunächst einmal auch an meinen Vorgänger ein bisschen anschließen. Und zwar ist es traurig, dass wir jetzt mit unseren Themchen da ankommen, während vorher dieser verzweifelte junge Mann da angerufen hat. Ja, er hört es wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es trotzdem auch sagen. So, weswegen ich anrufe, ich habe neulich dieses Gespräch mitverfolgt mit dem Sadomaso-Anrufer. Ja. Und da hast du ja ihn gefragt, ob er dir das vielleicht erklären könnte. Ja, ich habe gesagt, dass ich immer Sadomaso-Leute frage, wie das zu erklären ist, dass man Lust am Schmerz empfindet. Ne, so war das. Ja. Und dann hat er auch gesagt, dass er es nicht so richtig erklären kann. Kannst du es? Ich beschäftige mich auch ein bisschen. Das beschäftigt mich auch. Ich frage mich, ob die denn wirklich dann Schmerz dabei empfinden. Ich denke oder schon, ne? Ob das, was für uns jetzt als Schmerz aussieht, für die doch nicht etwa doch Lust beinhaltet. Mehr Lust als Schmerz. Ich stelle es mir so vor, dass der Schmerz real empfunden wird Und dass der Schmerz aber gekoppelt ist mit einer Lust, so stelle ich mir das vor. Ja, und zwar würde ich da glauben, dass es dabei um die Opferhaltung geht, oder um die Täter, dass der Täter, während er den Schmerz zufügt, sagen wir jetzt mal, ja, dass, ach, wie soll ich das erklären? Ja, das ist die eine Rolle. Also indem ich Schmerz zufüge, ja, macht es mich an. Aber die andere Seite ist ja, indem ich den Schmerz empfinde, macht es mich auch an. Ja, aber empfinden die denn wirklich Schmerz? Also... Ich weiß nicht, ich dachte, du wärst eine Fachfrau. Nein, ich bin keine Fachfrau, aber ich habe mir halt auch, ich habe deinem Kollegen vorhin einen kleinen Traum berichtet, den ich hatte in letzter Zeit. Und zwar habe ich den jetzt langsam so ein bisschen in diese Ecke eingestuft. Erzähl mal. Ein bisschen sadistisch, masochistisch, ja, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich kann mir das ein bisschen, also nicht anders vorstellen. Dieser Traum, das geht so, ich komme aus einer Gaststätte raus und dann fährt mich ein Auto an der Hüfte, tut mir nicht weh, also sondern macht sich praktisch nur bemerkbar auf diese Weise. Mhm. Ja, ich schaue hin, dann steigt dann ein schöner Mann aus, hat eine Pistole, zielt auf mich und lächelt mich fürchterlich erregend, anregend an. Mhm. Und ja, und ich stehe eigentlich zwischen den Stühlen, soll ich das jetzt toll finden oder soll ich doch lieber weglaufen, ja, weil ich Angst habe. Mhm. Aber ich renne weg im Endeffekt und renne und verstecke mich dann an so einem Holzlagerhaus und so Holzlatten. Und da geht der Traum also dreimal aus. Beim vierten Mal kam dann das Ende. Der Mann findet mich dort. War sowieso klar, dass er mich findet. Mhm. Ja, das war nie ein Thema, dass er mich nicht findet. Und was passiert? Auf jeden Fall findet er mich und legt sich auf mich drauf, die Pistole in der einen Hand, grinst mich an oder lächelt mich an. Mhm. Also wirklich sehr erotisch. Mhm. Ja, und fragt mich, was ist. So, und da geht der Traum zu Ende. Und hast du es warst du erregt? Hat dich das erregt im Traum? Ja, das war sehr erregt. Also wo ich danach aufgewacht bin, da habe ich, also das Herz hat geklopft und das war irgendwie schon was Tolles. Mhm. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also wenn mir das wirklich passieren würde oder wenn ich das vielleicht so herbeiführen würde, dass mich jetzt einer verfolgt und ich würde das toll finden oder ich würde vielleicht den Mann sogar noch attraktiv finden, dann würde mir das trotzdem, glaube ich, Angst machen, so eine Situation. Klar, naja, sicher, ja, sicher. Aber andererseits, wenn ich das bedenke, dass es halt einfach mal sexuelle Fantasien sind, die man gerne vielleicht noch ausleben möchte. Du hast aber in Richtung SM noch nie irgendwas selbst praktiziert. Nee, also nicht so diese grobe Sache die man so hört. Mhm. Das gar nicht, also das konnte ich mir nie vorstellen. Ist es richtig, dass aufgrund dieses Traums du eventuell geneigt bist, wenn es sich denn mal ergeben würde, würdest du es machen? Ja, ich habe auch mal zu meinem Ex-Mann, das ist jetzt einige Jahre zurück, der wollte immer mit mir schlafen, das hat mich einfach nicht angemacht, so diese ganz normale Art und Weise. Mhm. Und irgendwann habe ich mich so aufgeregt, habe gesagt, Mensch, dann vergewaltige mich doch jetzt. Ja, das ist aber keine normale Sexualität, wie sie jetzt die meisten Menschen machen. Oder? Also, das bist du mit Sicherheit nicht. Ich würde mal vorschlagen, wenn du dann in die Praxis eingestiegen bist, unterhalten wir uns nochmal. Ja? Ja, das meine ich, ja, genau. Konnte ich dir jetzt irgendwas dazu sagen oder du mir? Nee, konkret noch nicht, aber ich warte darauf noch. Aber sag mal du, was denkst du denn, was es wäre? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich warte immer noch auf richtige Erklärungen, weil die meisten Leute, wie gesagt, immer sagen können, sie finden es gut, aber sie können es letztendlich nicht beschreiben und definieren. Ich denke, das ist einfach, dass die einfach dann nur ihre sexuelle Fantasien ausleben, dass es halt für die lustbringend ist, ja, genau so die ganze Geschichte. Und ob die wirklich Schmerz empfinden, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das kann doch nicht lustvoll sein. Das ist genau die Frage und die werde ich mit dir erörtern, wenn du es hinter dir hast. Ja, nee, das werde ich nie haben, aber wenn du irgendwann was rausfindest, dann lass es mal rüberkommen. Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja? Meine Liebe, alles Gute. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Ciao. Sebastian. Hallo, Domian. 26 Jahre alt. Bist du? Ja. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Also mein Thema wäre Fresssucht. Fresssucht? Ja. Du bist fresssüchtig? Genau. Mit 26 Jahren? Ja. Bist du bulimisch? Also brichst du es wieder aus? Nein, ich esse das, stopf das immer in mir rein. Ja. Praktisch. Es fing vor 4 Jahren an. Meine Freundin hat mich verlassen und seitdem stopfe ich alles in mir rein. Kannst du uns mal die Ausmaße erklären, wie viel Lebensmittel du pro Tag zu dir nimmst? Lebensmittel, also es fängt bei Chips an und hört bei 3-4 Pizza so um 23:30 Uhr nachts auf. Mhm. Also du isst deine normalen Mahlzeiten? Ja. Und zwischendurch kräftig immer noch irgendwas anderes? Pizza, alles verschiedene. Was. Und 3-4 Pizza abends um 12 ist schon wahnsinnig. Ich habe jetzt auch schon 2 hinter mir. Das 2 hinter dir und... Knabberst wahrscheinlich auch noch gerade an irgendwas rum. Nee, jetzt zur Zeit nicht. Mhm. Wie viel wiegst du? 145 Kilo. Oh, das ist eine Menge Stoff. Ja. Bei welcher Größe? 1,75. Ja. Kannst dir vorstellen, ne? Mhm. Und das geht jetzt, Entschuldigung, wie viele Jahre ist das her mit deiner Freundin? Also 4 Jahre ist es schon her. Und seit 4 Jahren geht das jetzt so? Ja. Und seit 1,5 Jahren gehe ich nicht mehr außer Haus. Du gehst überhaupt nicht mehr raus? Nein. Wie kaufst du ein? Ich habe einen Freund und der kommt jedes Wochenende und dann fahren wir zusammen weg. Oder er geht manchmal alleine. Nur am Wochenende gehe ich einmal raus. Du lebst den ganzen Tag alleine in deiner Wohnung? In meiner Wohnung, genau. Was machst du den ganzen Tag? Na, wie gesagt, ferngucken. Es fängt um 9 Uhr an. Stehe ich auf, wasche mich, mach sauber, setze mich vor den Fernseher, kommt Päckchen Chips auf den Tisch, esse und guck alles, was so läuft. Und bei dir hört es dann auf, ne? Ja, ja. bist du arbeitslos? Ich habe meinen Beruf aufgegeben, genau, ja. Und du lebst von der Sozialhilfe, oder? Nein, Gottes Willen. Von was lebst du? Von meinen Ersparnissen. Von deinen Ersparnissen? Die Mutter hilft mir noch, ja. Mhm. Und das reicht dann auch aus, um so immer wieder über die Runden zu kommen? Ja, ja, das reicht schon. Hast du dann wahrscheinlich auch so eine Fresssucht kostet ja auch eine ganze Menge. Ja, ich gebe im Monat so bis zu 1.500, 2.000 Mark aus. Nur fürs Essen? Nur fürs Essen, ja. Mhm. Weil ich bestelle mir noch ab und zu was, ne? Mhm. So vom Pizza-Service und alles. Wie kommt es denn, dass du dann nicht zumindest mal zwischendurch mal spazieren gehst raus? Spazieren? Nee, da guckt mich ja jeder an. Ich war schon mal in der Stadt und da hat mein Kind gesagt, sieh mal, der ist schwanger und all so ein Zeug. Mhm. Nee, der hat gesagt, der kriegt auch ein Baby. Fällt dir nicht hast du nicht manchmal das Gefühl, dass dir die Decke auf den Kopf fällt? Doch, ich weiß manchmal nicht mehr wohin. Ich könnte manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Ist das verbunden auch mit einer ganz, ganz, ganz elementaren Einsamkeit? Ja. Du hast einen Freund, hast du gerade gesagt? Einen Freund, ja. Der hält auch zu dir auch? Ja, und wie? Ja, und da ist Kontakt und mit dem kannst du auch so alles bereden? Mit dem kann ich alles bereden und er kommt immer fast, ne? Was hast du früher für einen Beruf gehabt, Sebastian? Ich war selbstständiger Kaufmann. Mhm. Also. Was sind denn deine Träume? Abnehmen. Mhm. Möchtest du wieder arbeiten? Ja, ja, meinen Beruf kann ich ja anfangen, wann ich will, ne? Mhm. Wie gesagt, ich traue mich nicht unter den Leuten. Mhm. Ich habe auch Weight Watchers versucht, diese Slimfas, was die da in diese Werbung da bringen, bringt überhaupt gar nichts. Mhm. Meine letzte Chance wäre jetzt diese Magenverkleinerung. Sebastian, ja? Wenn du das so viele Jahre schon hast, hast du denn in irgendeiner Weise irgendwann mal Kontakt zu Fachleuten gesucht? Zu Psychotherapeuten? Nee. Zu Ärzten? Noch niemals? Nee. Warum nicht? Weil ich vertraue keinen Arzt. Ja, aber so pauschal kann man das doch nicht sagen. Nee, ich bin auch sehr kritisch, was Ärzte angeht und Psychologen, aber pauschal darf man es nicht sagen. Es gibt so viele gute Leute darunter. Mhm. Auch Leute, die einem helfen können. Nein, ich vertraue keinen Arzt. Man hat mir schon mal meinen einen Blinddarm rausgenommen, obwohl der nicht krank war. Ja, solche Geschichten gibt es immer wieder. Aber du lebst ja im vollkommenen Sumpf deiner selbst. Ja, ja. Und du bist so jung noch. Mhm. Und du hast doch, wie du auch selbst sagst, auch ein du hast Träume, du hast vielleicht auch Vorstellungen von einem schönen und erfüllteren Leben. Ja, ja. Da musst du doch von dir aus auch was machen und nicht nur, entschuldige, erstmal fett in deiner Wohnung sitzen. Ja, aber ich habe doch schon gemacht. Ich habe abgenommen, da habe ich wieder zugenommen. Das kriegst du doch alleine gar nicht in den Griff. Ich vermute, dass du in eine psychosomatische Klinik musst. Dass du unter ständiger Betreuung etwas unternehmen musst. Oh nee, sowas kann ich nicht machen. Warum nicht? Ich bin nicht verrückt. Das heißt, das hat doch mit verrückt nichts zu tun. Es geht doch darum, dass man dir auf einer vernünftigen Art und Weise helfen soll. Naja, ich habe jetzt am 6. März habe ich ja Termin in Köln, ne? Wo hast du da Termin? Beim Arzt wegen dieser Magenverkleinerung. Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob das nun gleich die richtige Lösung ist, den Magen zu verkleinern. Naja, dann nehme ich ab. Ich habe gehört, viele haben abgenommen, ne? Ja, aber da gibt es nur auch, das muss man aber auch sehr vorsichtig bedenken, alles, diese Methode. Sebastian, unsere Sendung geht jetzt zu Ende. Ja, okay. Bitte, nein, pass auf, bitte leg auf und unser Psychologe ruft dich nochmal an. Jetzt gleich. Okay. Zum eingehenden Gespräch nochmal. Okay? Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute und drück dir alle Daumen. Okay, und freue mich auch, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die erste Talk-Radio-Sendung in dieser Woche. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und unser Thema heißt morgen, ich habe es ja vorhin am Anfang schon gesagt, Sex in der Schule. Und ich frage euch, habt ihr diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt, sowohl mit Gleichaltrigen, mit Älteren oder auch mit Lehrern? Und was fällt euch, das gehört auch zu dem Thema, zum Stichwort Sexualkundeunterricht in der Schule ein? Wir sind morgen wieder da, 0 Uhr. könnt ihr anrufen und im Radio und im Fernsehen sind wir zu sehen und zu hören. Und Punkt 1. Ich freue mich auf euch. Auf Sex in der Schule. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.